Under Milkwood, unter dem Milchwald, ist Dylan Thomas' bekanntestes Werk, eine Art Hörspiel, mehr aber noch ein gigantisches Spiel für 70 Stimmen. 1954 brachte es der NWDR in der deutschen Übersetzung von Erich Fried heraus. Mondlose Nacht in der kleinen Stadt, sternlos und bibelschwarz. Die Kopflasterstraßen still und der geduckte Liebespärchen- und Kaninchenwald humpelt unsichtbar hinab zur schlehenschwarzen, zähenschwarzen, krähenschwarzen, fischerbootschaukelnden See. Bei der Uraufführung des Milchwalds in New York hatte Dylan Thomas noch selber auf der Bühne gestanden. It is spring, moonless night in the small town. Kurz darauf war Dylan Thomas tot. Er starb am 9. November 1953 in New York, nachdem er zuvor 18 Whiskys hintereinander getrunken hatte. Thomas wurde nur 39 Jahre alt. Er hatte bis dahin aus dem Vollen gelebt. Er hat seine Honorare regelmäßig versoffen. Er hat seine Frauen ständig betrogen, aber auch hunderte von Gedichten verfasst und sie immer wieder selbst vertont. Thomas wurde am 27. Oktober 1914 in Swansea in Wales geboren. Er lebte zeitweise in London und machte ausgedehnte Lesereisen durch die Vereinigten Staaten. Aber es war die walisische Heimat, die sein Werk prägte, die Menschen und die Natur. Now as I was young and easy under the apple boughs, about the lilting house and happy as the grass was green. Dylan Thomas hat zwar all seine Werke auf Englisch verfasst, nicht in walisischer Sprache, er konnte nicht einmal walisisch, aber trotzdem gilt er heute als der Nationaldichter von Wales, sagt Maggie James, die Dylan Thomas-Fans aus aller Welt durch sein Wohnhaus im kleinen Küstenstädtchen Larne führt. Well, at the time that Dylan Thomas was going to school, Welsh was not encouraged as a language. Als Dylan Thomas zur Schule ging, wurde Walisisch in der Schule nicht gefördert, weil Englisch als die Sprache der Zukunft galt. Aber Dylans Mutter und seine Verwandten auf dem Land sprachen Walisisch. Er hat den Sprachstil in seinen Werken aufgenommen. Auch das Spielerische und die Freude an der Sprache, das ist sehr Walisisch. Enjoyment of language is a very Welsh trait. Thomas hat immer viele Fans gehabt. Ein gewisser Robert Alan Zimmerman hat sich nach ihm Bob Dylan genannt. Und der walisische Landsmann Richard Burton hatte verfügt, dass auf seiner Beerdigung eines der schönsten und anrührendsten Gedichte von Dylan Thomas rezitiert wird. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light.